Am Königsweg von Elfriede Jelinek Teil 3. Also, der König hat sich jetzt, da er zu Atem gekommen ist, nach langem Kampf, bei dem er die goldene Flur gegessen, wo er mit seinen Untergöttern gesessen hat, einmal vor Augen geführt. Er hat sich also vor Augen geführt, wie viel er jetzt arbeiten wird müssen, wie viel mehr als bisher. Er trinkt aus seinem goldenen Becher, er sitzt auf seinem goldenen Stühlchen, er spiegelt sich in seinen goldenen Säulen, er spült seine Zahnimplantate in seinem goldenen Zahnputzbecher. Nein, die nicht. Was ihm bevorsteht, ist entsetzlich. Man wird ihm Nektar einschenken, doch der wird ihm nicht schmecken. Man wird ihm reinen Wein einschenken, doch der wird ihm auch nicht schmecken. Nicht so wie die gute Liebfrauenmilch oder was weiß ich. Er wird aufregende wie aufrechte Worte finden müssen, die er davor unter den Teppich gekehrt hat. Jetzt wird man sie wieder hervorholen. Oh Gott, das alles ist grauenhaft. Was hinter ihm liegt, das nicht, das war schon eher sagenhaft, so mit Göttern, wie es in den Sagen halt so geht. Und in die Welt der Sagen und Märchen wird der König auch eingehen. Nichts stimmt, doch alles ist wahr. Kaufen Sie jetzt, später gibt es sie vielleicht nicht mehr. Und wenn Sie es nicht sein wollen, was auch immer, so kaufen Sie sich wenigstens eine Wohnung in diesem Turme. Auch das werden Sie nicht können. Wir kriegen das Wahre, ich meine die Ware, so wahr mir Gott helfe, auch nicht mehr herein. Und ich kriege mich auch nicht mehr ein vor Zorn, den ich leider nicht singen kann, nur Nerven sägen. Und Jammer kann ich auch nicht erregen, ich kann nichts und niemanden erregen. Das ist die traurige Wahrheit, die uns in gewisser Weise alle betrifft. Was wir sagen, ist wie nicht gesagt. Was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir anfangen? Und dann werden wir wieder wünschen, wir hätten nie angefangen. Wir hätten es früher und anders und anderen sagen sollen, als noch Zeit dafür war. Der König. Der König überblickt das alles und kontaktiert die Chinesen und dann die anderen Chinesen, die auf dem festen Land. Er will mit ihnen etwas zu tun haben, das wieder den anderen Chinesen nicht gefällt. Das fängt ja gut an. Und dabei hat es noch gar nicht angefangen. Er erfreut sich, weil er sein neues Volk nicht sieht. Er ist fern jedes Anschauens des Volks. Er sieht nur das Volk, welches ihm zujubelt. So viel wie das Volk sein könnte, ist es gar nicht. Oh je! Das ist, zumindest von oben gesehen, doch eine ganze Menge, deren Anschauungen er prägen will, aber eigentlich nicht will. Auch das wäre Arbeit. Das macht er alles. Das macht er nicht. Das hat er nie gemacht. Wie denn? Wieso denn? Warum hätte er das tun sollen? Die sind doch eh alle schon geprägt. Und dann hat er sich die Augen total, ja, beide. Mehr hatte er nicht, sonst hätte er die auch noch genommen. Also die Augen hat er sich ausgestochen, klar? Ihm hat so vieles in die Augen gestochen, dass er nichts mehr sieht. Da kann er auch auf die Augen ganz verzichten. Er hat alle anderen ausgestochen. Was bleibt ihm noch? Alle anderen stehen ihm jetzt zur Verfügung, aber er will sie nicht. Er hat ja nicht gedacht, dass er sie einmal brauchen würde, also hat er sie weggeschmissen. Ah, bevor er sie wollen konnte. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, jetzt könnte er sie brauchen. All die alten Sünder von seiner Art, die ihm entscheidend geholfen haben. Darunter sind welche, die mit vielen Worten reden, aber nicht sagen können, denn irgendwer hat ihre Zungen gespalten. Wer auch immer. Er hätte sich lieber an die Augen halten sollen. Die braucht man nicht, um Reden zu halten. Hier stehen sie alle, die Bauten, die Brände und Wasser scheuen. Beides geht an die Substanz. Das will der Herrscher nicht und er will auch nicht angesprochen werden. Er hält selbst eine Ansprache. Er sagt, was er zuvor von einem Gott erfahren hat. Er sagt nur, was er weiß. Ich zähle jetzt die hoheitblickenden Heere. Nein, nicht die Heere. Hera, meine ich. Die zähle ich jetzt eigens nicht auf. Es bleibt dem König, der alles hat, dem aber nichts gehört, wenn es ans Steuern, nein, an die Steuererklärung geht, es bleibt ihm noch, nein, nicht den Schädel zu rasieren, nicht sich einen Bart wachsen zu lassen, nein, es bleibt ihm auch nicht, irgendwelche Völker zu versöhnen, die einander noch nie leiden konnten. Was sollte denn er dagegen tun können? Gegen die Chinesen hätte er nichts tun können. Also tut er was für sie. Es bleibt ihm eben nur... Immer wieder muss zu seinem Entschluss er stehen... ...sich die Augen auszustechen, damit er von sich selbst nicht mehr dermaßen geblendet werden kann, dass er sonst nicht mehr sieht, was er zwar selbst gar nicht sehen, jedoch dem Volk verordnen will, nämlich Mäßigung. Er will ein Vorbild sein. Aber nur... wenn das keine Arbeit macht. Das Volk soll ihm sowas Grausames bitte nie nachmachen. Wer soll denn noch Arbeiter sein? Eine Sorte Mensch, an deren Seite wir unverrückbar stehen. Der König allerdings nicht. Obwohl er sie allseits geehrte Männer seines Landes nennt. Da stehen wir also. Bis wir eine andere Sorte probieren wollen. Er soll die ganze Arbeit machen, wenn keiner mehr was sieht. Und auch der Arbeiter nichts von seinen eigenen Werken sieht und hat... Er hat nichts davon. Wer soll da was machen? USA, USA, USA, USA. Der König zeigt dem Volk, was es sehen soll. Nämlich ihn und sonst niemanden. Ich sage absichtlich nicht nichts. Er selbst braucht sich ja nicht zu sehen. Er weiß, wer er ist. Und neben ihm ist keiner. Und er wird sich immer an sich erinnern, wenn er sich nicht mehr sieht. Jetzt werden erstmal die Feste gefeiert, wie die Festungen fallen. Die Bastionen, also die Frauen fallen als Erste. Die liegen ja schon, wie bequem. Ihre Löcher sind bereits vorgebohrt. Sie müssen nur noch vertieft werden. Für sie, wie für ihn, ist das praktisch. Wie er, ist auch keiner. Was sollte er also noch sehen wollen? Es wird auch kein Mangel mehr in der Menge herrschen, nie mehr. Es werden immer viele Menschen da sein, die sich versammeln wollen. Das können wir garantieren. Also kein Mangel? Es wird überhaupt niemand mehr herrschen außer einem, dem gesündesten von allen. Ja, zu Recht herrschen tut jetzt er, der König. Besser er tut es als ein anderer. Die Frau soll nicht herrschen, dafür ist sie nicht gemacht. Bei der Frau trifft es niemals ein einzelnes Haupt, außer es ist ein Model für andere, das man abfüllen und ausgießen kann. Es trifft alle Häupter, denn die Frau ist der Mangel, an dem alle leiden. Es werden nun die vollständigen, verständigen Männer aufgezählt, die unter Waffen ferner liefen. Es stimmt, die beklagen sich alle nicht mehr. Die schlagen jetzt zu, das sehe ich an mir. Ich stehe zwischen den Heeren, ja genau dazwischen. Eine blöde Stelle. Zwischen den Zäunen und den bis an die Zähne bewaffneten Völkern. Und was mache ich jetzt mit ihnen, wenn die sich in meine Richtung in Bewegung setzen, und zwar alle? Selber bewegt sein. Was mache ich mit den rossebezähmenden Trojanern, welche sich fröhlich in den Rechnern tummeln und Unfug machen? Was mache ich mit den hell umschienten Griechen, die ohne unsere Schienen nicht einmal stehen könnten? Und die selber nur Schulden machen können, sonst können sie ja nichts. Oh. Was mache ich mit dieser Frau, die gegen mich aussagt? Die etwas behauptet, was nicht stimmen kann. Da stimmt ja noch eher was. Hera oder Pallas Athene oder wie sie alle heißen, die Weiber. Da stimmt ja eher, was die dem Heer erzählen, damit es sich vom Gegner in die Fresse hauen lässt. anstatt nett mit ihm zu plaudern. Allerdings stimmt auch nicht, was ich über sie sage. Man kann sie auch in die Mangel nehmen, falls gewünscht. Von der Heißmangel gewünscht, falls hier heiß gewünscht wird. Ja, die Weiber, die Weiber, die Weiber. Wie soll ich sagen? Sie kann auch kalt gewünscht werden. Kaltgestellt, die Frau. Eine von ihnen. Ich sage nicht welche. Sie ist der Wunsch, den auch ich hege, einmal eine echte Frau zu sein. Nicht eine, die zur Königin gewählt werden will, sondern eine echte, die sowas nie wollen würde. Sie hat genug mit sich und den Kindern. Da hakt es leider. Ich habe keine. Sie hat genug mit sich selbst zu tun, wie der König ja auch. Sonst endet ihr Glück oder das, was sie für Glück gehalten hat. Jetzt weiß die Frau, dass ihr Glück von ehedem zwar Glück war, doch jetzt nur noch Gestöhn und Wirrnis, Tod und Schmach. Aber so weit wollen wir nicht gehen, so weit wollen wir es nicht treiben. Wozu die Mühe? Sie ist ja immer ganz in der Nähe, die Frau. Die Göttin. Also faktisch jede Frau. Drehen Sie sich nicht um. Nicht für unseren Dank hat die Verworfene. Nein, nicht verwerfen. Speichern. Hat die Erwählte das getan? Eine wird sich schon erwählen lassen. Und die entfernt sich dann garantiert nie weit vom Betrachter. Vom Schöpferbetrachter, der durch den Sucher schaut und Schärfe zieht. Immer ist sie da und bringt das Kind in die Schule. Das ist das Unpraktische an dieser Erfindung. Man kann etwas entweder behalten oder wegwerfen. Ich meine, verwerfen. Einen Namen gibt es für all die Übel. Doch was der Herrscher über die Frauen gesagt hat, das lassen wir unter den Tisch fallen. Das können Sie nachher wegsaugen, wenn Sie vor mir knien. Das lassen wir einfach fallen, wie ein Wort. Das beachten wir nicht. Anderes ist wichtiger, das genannt wird und genannt wurde. Ich kann hier nicht alles aufzählen, was nicht zählt. Da bin ich ja in 50 Jahren nicht fertig. Und so lange habe ich keinesfalls mehr. Keiner fehlt. Der Name der Frau fehlt jetzt aber doch. Mir fehlt er nicht. Doch, er fehlt. Denn sie ist nichts geworden. Und ich habe es auch nicht hingekriegt, dass sie was wird. Wie und als was soll die hier auftreten? Ich würde vorschlagen, als Großmutter und Hundebesitzerin. Reden wir nicht drüber. Sie ist verschwunden und sie könnte auch nie dargestellt werden. Sie ist einmalig. Der Arzt hat den Abguss weggeworfen, welcher die Form bewahren sollte, aber zerflossen ist. Oh, Vorrührung. Die Frau ist jetzt so allein. Vielleicht war es auch das falsche Material. Jedenfalls für diese Aufgabe. Und musste aufgegeben werden. Wer weiß, wer... Der König? Auch er bringt sowas nicht mehr zusammen. Er bringt die beiden Schnitte nicht zu einem ordentlichen Körper zusammen. Da sind zwei Hälften. Ich rede jetzt nicht von der schwarzen Dahlie. Jeder könnte solche Teile richtig anordnen, der schon mal eine Frau gesehen hat. Einer gehört oben hin, der andere unten. Genützt hat es ihr nicht, heiß zu sein. Denn sie war ja gar nicht heiß. Das hatte sie nicht nötig. Sie war kalt. Hätte sie aber kalt sein sollen, wäre sie zufällig gewiss ganz heiß gewesen. Sie sollte immer sein, wie gewünscht. Meint der König, der das nicht sieht, aber trotzdem gut findet. Der findet viele gut, doch er findet nur wenige, die mit ihm gehen. Die Frau können wir vergessen. Ach, der König kennt sie auch nicht mehr. Wir müssen sie vergessen. Den König wieder mögen wirklich nur seine Verwandten. Die anderen verachten ihn. wählen ihn aber. Und die ihn wählen, verachten ihn. Nein, das ist alles nicht wahr. Alles, was die Frau betrifft, stimmt so nicht. Diese Frau kann jederzeit ausgetauscht werden. Na, die nächsten 4 Jahre nicht. Ich persönlich glaube, dass 4 Jahre nicht 4 Jahre lang dauern werden. Und das Alter wird überhaupt einen Strich durch die Menschen machen. Wer soll nach ihnen die Herden zusammenhalten? Das können Sie sich nicht vorstellen. Die Herrscher. Es hat nicht einmal Platsch gemacht. Das macht das Wasser ja auch nicht immer. Dazwischen muss es sich wieder erholen und seine Oberfläche durch noch mehr Oberflächlichkeit glätten. Platsch, da war sie fort. Die ganze Oberfläche weg, die teuren Schnitte, welche die Augen nach oben zerren, die Tünche, die das überdecken soll, die Spritzen, die das in diesem Zustand erhalten sollen. Was geschieht ihr da? Ich rede jetzt von der anderen, der richtigen Frau, die nichts will außer den König. Der eine will dies, der andere das. Dieser will alles. Er nimmt auch den Mangel in Kauf, wenn es der richtige ist. Der Mangel an Einfällen, was mein Problem ist, nicht Ihres. Sie können ja den Text jederzeit verlassen. Ich kann das nicht. Und normalerweise fällt man dann, wenn einem nichts Besseres einfällt, in ein anderes Land ein. Aber das fällt dem König auch wieder nicht ein. Na, hoffentlich. Ihm fallen nur andere neue Häuser ein, in denen und mit denen man die Leute abzocken kann. Nicht Wasser, das sowieso schon da ist. Was kann man machen? Dem Felsen entspringen und an einem gewählten Ort die Erwählten empfangen, bevor die asozialen Medien, die nicht sagen, was sie wollen, sondern nur wen oder was sie nicht wollen, einen Wind davon bekommen? Wie wär's damit? Mal was anderes. Da ist aber keiner. Dann blase ich in dieses Röhrchen. Ein Wind ist das immer noch nicht. Was soll man da machen? Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Niemand. Von diesen Leuten niemand. Die haben alle schon. Am Haupt ragen empor die Hörner. Warum eigentlich? Vorsicht, die Bullen kommen gleich vom Bullenmarkt zurück. Menschenheere, die auf dem Schaum ihrer eigenen Wut oben schwimmen, weil der Bier los ist, versuchen sie zu reizen, dass sie doch noch gewinnen, die Bullen. Sie stochern und treten nach ihnen. Volle Deckung. In Rudeln wie Rinderherden anstürmen auf ihn die Männer, die endlich auch was werden wollen. Nach ihren Gewalttaten sind sie unbemerkt entschwunden. Jetzt sind sie wieder da. Immerhin sind sie dazwischen in der Welt herumgekommen. Man hat nach ihren Händen gegriffen. Sie wurden angefleht nach etwas mehr Lohn oder etwas mehr Tod, je nachdem, was gerade da ist. Doch sie hatten nichts zu verteilen. Geschickt wurden sie aufs Feld. Andere haben sie geschickt aufs Feld, aufs Weideland des Todesviehs. Von Orten kommen sie, von vielen Orten, die sie selbst besucht haben. Von Orten, von denen möglichst die Stadt nicht mehr ansichtig sein sollte, der Hort des Übels. Schutt soll das Schicksal sein dieser Orte. Was? Das soll eine Stadt sein? Also das können wir jetzt aber nicht glauben. Menschen sterben nicht gern am Verkehr. Sie sterben lieber im Krieg. Lassen wir sie nur gehen, denn das ist die größte Gunst, die wir haben. Sagen die Herren mit den Sternen. Nicht am Himmel die Sterne, sondern auf den Schultern. Schicken wir sie weg oder lassen wir sie hier? Was, die Sterne? Nein, die doch nicht. Oder machen wir schnell eine Imbisskette auf. Oder machen wir sie wieder zu. oder essen wir sie auf. Hier, bitte, ein Teller. Oh. Oh. Oh. Der schöne Schmuck. Die schönen Kleider. Schuhe. Armreifen. Die ganze Kollektion. Verschwunden. Einfach weg. So unfair behandelt. Diese Kette gibt es in dieser Kette gar nicht mehr. Bitte kaufen Sie sie bitte dort, wo es alles gibt. Kaufen Sie sich Äther? Nein, kaufen Sie im Äther. So ein guter Mensch, die Tochter. So schlimm, so unfair behandelt. Bitte jetzt erst recht kaufen. So schrecklich, so unfair behandelt. Alles unfair. Bitte jetzt woanders kaufen. Fair sein und woanders kaufen. Aber dasselbe. Woanders kaufen. Unbedingt kaufen. Aber fair muss es nicht sein. Diese Männer waren also im Ausland, wie wir. Wie ich nicht. Das Militär ist ja immer im Ausland. Hier gibt's wenig zu tun. Hier lernen die Männer, ins Ausland zu gehen und sich dort zu benehmen. Das Ausland, wo ich nicht oft war. Die Männer kennen es. Es war ihre Aufgabe, Düsteres, Schauderhaftes zu tun und danach kundzutun. Sie kennen die Fremde. Die mächtigsten der Bürger dort krochen vor ihnen im Sand herum und dann zu Kreuze. War das des Eifers überhaupt wert? War es das wert, später regieren und reagieren zu können? Die Männer, schwer getroffen, aber nicht tot, halten sich derzeit zurück. Das wird im Augenblick verlangt. Sie tun, was gewünscht wird. Sie kennen die Befehlskette und warten, bis sie dran sind, den Frieden zu bringen. Frieden, schreien sie. Wir sind ja nicht Tauben, wir sind Falken. Ich meine, schreien Sie nicht so. Wir sind ja nicht taub. Ja, diese Bürgerkette kennen Sie auch. Die haben eine. Sie bilden eine. Die Bürger bilden jetzt eine Kette für den Frieden. Macht ja nichts. Das haben wir früher auch getan. Und was hat es gebracht? Nichts. An Ihren Sternen werden wir Sie erkennen, Herr General. Wer 3 oder 4 Sterne auf der Schulter hat, gibt mehr Befehle, als er erhält. Klar. Haben Sie eine Ahnung, was es heißt, so weit zu kommen? Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nirgends. Ich ziehe ruhig meines Weges. Ich bin unterwegs, bin gar kein General. Komm nicht nach draußen, wie schon öfter zugegeben und beglaubigt. Doch im Zorn schlage ich jeden, der mich verdrängen will. Und da schlägt er doch glatt zurück. Das soll er mit gleichem büßen. Schon wankt er und stürzt. Den habe ich erwischt, als ich die Tür öffnete, ohne zu schauen. Dazu brauche ich keinen General. Der Mann der Mitte stürzt aus unserer Mitte jetzt herab. Und egal, wohin der fällt, ich erschlag sie alle. Erwischen muss ich sie allerdings vorher noch. Wir werden keine Generäle brauchen. Die sind jetzt da. Da kann man nichts machen. Aber in mein Haus aufnehmen sie. Das werde ich nicht. Bürger werden keine Häuser mehr aufbauen. Sie werden auf die Generäle bauen, die nicht angesprochen werden wollen. Jedenfalls nicht von irgendwelchen Bürgern, die sie nicht kennen. Generäle sind wichtig. Sie töten doch, sie schänden nicht der toten Betten. So, jetzt haben wir es erreicht. Jetzt rennen alle. Nein, die Generäle natürlich nicht. Die haben einen Vertrag unterschrieben, dass sie niemals davon rennen werden. So wie der König leider für Hunderte von Millionen persönlich haftet. Die Generäle haften nie persönlich. Das ist überhaupt ein schönes Leben, wenn man nicht haftet und nicht verhaftet werden kann, finden Sie nicht? Wenn man als Flüchtling nie die Seinen wiedersehen darf, nie das Vaterland betreten, das die Generäle ruinierten, nur noch Ruinen dort, da wollen wir doch lieber woanders hinfahren, nicht wahr? Und nichts, nichts, nichts würde was helfen. Auch nicht würde uns helfen, den zu töten, der uns erzeugt und aufgezogen hat, falls der noch greifbar ist. Die Generäle würden ihn schon kriegen. Nein, würden sie nicht. Sie würden alles, immer alles, auch das, was sie nicht kriegen, kaputt machen. Und das wollten wir doch selber übernehmen. Jetzt aber nicht. Morgen vielleicht wieder. Jetzt nicht. Sie wissen, wie es ist, wenn etwas zerbricht, egal was. Und sie machen das jetzt nicht mehr, die Generäle. Sie lassen es machen. Sie kennen sich aus, egal wo. Überall. Sie haben für jeden das rechte Wort und die rechte Tat. Sie waren stets woanders von uns aus gesehen. Wir wissen warum. Sie waren immer dort, wo was los war. Und was nicht los war, haben sie gelöst. Sie haben sogar Mauern aufgelöst. Sie haben die Lösung gehabt und dann haben sie gewusst, wie es geht. Lieber lebendig gehen sie von den Sterblichen weg, als selbst zu sterben. Und zwar rechtzeitig bitte, bevor ein Unheil über sie kommt, das sie selbst gebracht haben. Jetzt aber nicht mehr mit nach Hause nehmen wollen. Sie wollen den Krieg nicht zu Hause haben. Befehlskette dort? Befehlskette hier, wo wir aber keine Befehle annehmen, nur geben. Wir haben alles, wir geben nichts, außer Befehlen. Und dort? Was ist dort, wo wir die Befehle geben? Dort wächst jetzt kein Gras mehr. Es ist schon auch wichtig, nicht als schlichter Wanderer, der ein wenig Grün sehen möchte, einfach herumzuziehen. Man muss als General herumziehen. Jeder König braucht einen oder mehrere davon, am besten mehrere. Sagen Sie dem König, wenn er einmal zuhört, wir ziehen nicht, wir rennen, sagen Sie zum König. Wir sind weltläufig. Wo wir auftauchen, läuft die Welt vor uns davon. Es nützt ihr nichts. Die Herden rasen ja auch dahin, wohin sie wollen, hierhin und dorthin. Und jetzt gibt es endlich Männer, die ihnen sagen, wo es lang geht. Sie riechen das Schlachthaus schon, die Herden. Nichts wie hin. Auf los geht's los. Ach so, doch nicht? Nicht schlachten. Die sollen ihre Tiere selber schlachten, wenn sie Blut sehen wollen? Von mir aus. Ist mir auch recht. Die Männer mit den Sternen sind jetzt friedlich. Dafür wurden sie ja geholt, um friedlich zu sein. Was sie hätten überall sein können, doch früher war dieses Verhalten nicht gewünscht. Überhaupt ist Verhalten nicht gut. Das ist gegen ihre Natur, aber auch nicht mehr als ihre Natur, die gegen sich selbst ist. Zuerst etwas in den Sand schreiben, es dann wieder auslöschen. Das Auslöschen macht weniger Arbeit. Sogar ich bin friedlich. Das ist keine Kunst. Da brauche ich die Männer nicht. Diese Männer an der Spitze, neuerdings an der Spitze, jawohl, gestern noch woanders, aber auch an der Spitze. Der Tod hat sie vorsichtig gemacht. Sie bringen den Tod jetzt aber nicht. Sie haben ihn einst gebracht und jetzt ist ihre Streubüchse leer. Das ist ein Fortschritt für die Männer des Nichts. Sie haben es gebracht, sie geben uns jetzt nichts mehr. Warum auch? Es ist ja schon da. Sie haben das Nichts gebracht, jetzt nehmen sie es wieder zurück. Das kostet eine Kleinigkeit, aber bitte, es ist für einen guten Zweck. Alles kostet was. Sie haben also das Nichts gesehen, die Männer, und ganz klar, es ist niemandem mehr zumutbar. Das war einmal. Nichts wie rein. Köpfler ins Nichts. Das ist so anziehend, auch für uns. Moment, nein, das gilt ab sofort nicht mehr. Alles auf Anfang, der keiner ist. Nie wieder nichts. Wir kennen es, wir wollen es nicht mehr. Wir haben uns überschuldet, jetzt halten wir still. Bitte, Sie scheinen sich hier auszukennen. Sie sind uns nun mal untergeschoben worden, jetzt spuren Sie vor. Eine Spur brauchen wir. Mehr als 1000 Anwälte haben uns keine gezeigt. Jetzt sollen das die Generäle tun? Sie zeigen uns, wie es nicht geht, nachdem sie immer gezeigt haben, wie es auch nicht geht, aber anders nicht? Nie wieder? Sie sind 5 im Ganzen. Nein, 4. Der 5. besitzt eine ganze Kette aus Fleisch, will aber auch nicht bezahlen. Keiner will das. Die Generäle sind ab sofort Begleiter des Mannes im Königsrang. Von dort spucken sie runter auf uns, vom Rang spucken sie runter. In grauenhaften Fluch sind sie verstrickt. Der wird jetzt aufgetrennt. Der Fluch. Da sind wir alle verstrickt in ein Schicksal und wissen es nicht. Nur wenn wir ganz fest dahinziehen, merken wir, dass einer an uns dranhängt. Einer oder mehrere. Ich meine, Sie wissen nicht, in welches Schicksal ziehen. Womöglich ein Fremdes wie früher? Nein, hoffentlich nicht. Wir haben mit unserem eigenen genug zu tun. Mich schreckt die Ahnung, dass die Seher sehend werden. Und was sehen Sie? Das, was Sie nie wieder sehen wollten, was Sie aber ohnehin nicht sehen. Den ewigen Frieden. Den müssen Sie uns noch klarer zeigen. Was sollen wir Ihnen dafür zeigen? Was wollen Sie? Den Frieden, gemacht von Generälen? Keine Sorge, das machen die schon selbst. Wenn sie Krieg machen können, warum nicht auch Frieden? Ist einfacher, kostet nicht so viel, klar. Da kommen die vier Männer. Ein Herold auch dabei, der auf die Tube drückt. Na, der in die Tasten haut. Twittert weiter und ab die Post. Den Frieden können nur Generäle veranlassen, die wissen, wie oder was Krieg ist. Ich weiß es nicht. Und mit Ahnungen bin ich nie weit gelangt. Das ist was für Frauen. Ach so, ich bin eine. Da kann man auch nichts machen. Wenigstens wird uns nicht mehr einfallen, in fremde Länder einzufallen. Das ist gut. Stimme dafür. Finde meine Stimme aber nicht. Ich gebe sie Ihnen später. Dort, wohin auch immer, müssen wir nun nicht mehr. Die fremden Länder, auf die es ankommt, die kennen wir schon. Wir kennen sie alle. Fremd sind die nicht mehr, in die wir früher eingezogen sind. Wir übergeben alles besenrein. Generäle denken nach und dann machen sie etwas. Oder sie machen es halt nicht. Oder sie machen es wieder rückgängig. Bitte, können Sie uns sagen, wie ich an die Spitze dieser Befehlskette komme? Ich möchte gern einmal sehen, wie es dort ist. Dort soll neuerdings ein Neuer sitzen. Sein Name ist bereits veröffentlicht und gesegnet und abgesegnet. Weh uns. Seine Taten werden schon sehr durchsichtig, aber nicht seine Absichten. Die sieht man nicht. Da ist vielleicht gar nichts und die Schulden reißen Löcher auf, die auch wieder gestopft werden müssen. Das muss sein. Falls auch nur ein einziger Gläubiger Zwang beantragt, Zwangsvollstreckung, müssen wir halt jene Generäle holen, die wir woanders nicht mehr benötigen. Jedenfalls nicht für die eigene Not. Womöglich ziehen andere dann nach. Ach, der Umzugswagen steht hier noch herum. Nehmen Sie doch den. Dem Deal muss die Kommission ihren Segen geben. Ich weiß welche, sag's aber nicht und bitte um eine Pause. Wir üben jetzt die Antwort auf die nächste Frage. Das Wort Insolvenz darf niemand in den Mund nehmen, obwohl es eine Frage ist. Eigentlich ist es keine Frage. Wird aber so behandelt. Das Wort Sieg wurde schon oft in den Mund genommen. Nur war es nie einer. Es ist vollbracht. Wo bitte geht's ins rechtliche Chaos? Nur keine Sorge. Jeder Weg führt dorthin. Wählen Sie ruhig einen aus. Den Anwalt bezahlen müssen Sie trotzdem. Vertrauen Sie dem König, der den Anwälten schon länger vertraut. Er hat sie alle genau überprüft. Forschen Sie in der Geschichte nach und finden Sie einen, dem Sie mehr vertrauen könnten. Sie werden keinen finden. So, da brennt die Festplatte durch. Doch keine Sorge. Irgendwas wird der König auch zu Ihnen hinunterschmeißen. Es ist ja so viel, was er nicht hat. Und noch mehr hat er schon auf diverse Tonnen verteilt. Seine Sorgen kann er jetzt auch gleich entsorgen. Er ist jetzt König. Man hätte aber nicht gedacht, dass er ausgerechnet das werden will, wo er den vorigen König vorher immer so geschmäht hat. Quack, quack, quack. Doch keinen darf man glücklich nennen, ehe er an sein Ziel gelangt ist, und das muss gar nicht das Ende des Lebens sein. Nicht unbedingt, sagen die Generäle, welche gleich tot vom Sessel fallen werden, so alt sind sie. Das Ende kann auch ganz woanders sein, und bis dahin kann der König noch sehr viel Leid ertragen, das er zum Großhandelspreis an seine Kunden weitergibt. Ach, der König ergreift unsere Hand. Eine ergreifende Geste, wirklich. Antibiotika sollten es sein. Oh, ihr teuren Brüder, warum meldet ihr euch nicht freiwillig? Ich weiß jetzt auch nicht, wozu und wofür. Aber wer sich meldet, der wird nicht genommen, weil er schon im Vorhinein diesem nicht passt und jenem nicht, weil er der Tochter nicht passt, weil er dem Schwiegersohn nicht passt, der noch sehr wichtig werden wird. Wir warten gerade. Fieberhaft darauf! Ja, Er sagt viel Wahres, der Wahrsager. Nur stimmen tut es nicht. Hat er jetzt wenigstens Ruhe nach der Qual? Nein, keine Ruhe. Er hat einfach keine Ruhe. Und daher kann er sie auch nicht geben. Er schreit, man soll die Riegel öffnen und allen im Land kundtun, dass er mehrfache Lügner und Mörder und Ehebrecher, allerdings nicht Einbrecher und nicht Ausbeuter ist. Das ganz besonders nicht. Das wird vom anderen König erledigt. Wird erledigt? Na schön, ruft er halt Verruchtes und Unsagbares, als wollte er sich selbst aus dem Land verstoßen, in dem er nun mal König geworden ist. Das will er aber gar nicht. Wollte er nie. Er will ein neues Hotel bauen. Doch wenn er nicht König ist, kriegt er das Kapital dafür nicht und kriegt den Belag für dieses Hotel auch nicht. Und dann, wenn das alles nicht hinhaut, muss er stattdessen diese blöde Mauer bauen, wie er es versprochen hat. Da hilft ihm kein Herrgott. Das muss er, der Ärmste. Da hat er sein eigenes Haus verflucht. Und zwar durch eigenen Fluch, den er wahrmachen muss, so blind wie er ab jetzt ist. Das hat er wieder nötig gehabt. Jeder wollte, er hätte ihn nie gekannt. Andere wieder wollten, sie hätten ihn immer schon gekannt. Dafür ist es zu spät. Den haben wir gebraucht wie ein Loch im Kopf. Oder wie die zwei Löcher, die vor ihren Augen waren. Oh je. Oder wie die Löcher der Frau, die einen mit ihrem Blut fortschwemmen können, falls man unbedacht die Türe öffnet. Die Fälle schwimmen fort. Doch die Frau hat nichts davon. Die lässt einen nur ran, aber niemals wieder fort. Außer wenn es sich lohnt. So sind die. Wir haben es ausprobiert. Also nicht persönlich, nicht wahr? Nicht, dass er Rechenschaft ablegen müsste darüber, unser König. Bitte, legen Sie ab. Da sieht er das Fleisch. Da ist es. Es wurde abgelegt. Nein, abgelegen. Eher abgehangen, würde ich sagen. Und dann war das Fleisch da. Heute dieses, morgen das andere, das schon gut gekühlt bereit liegt, weil er es diesmal lieber kühl möchte. Die Frau soll ihn nicht beachten. Er beachtet schon sie. Die Augen hat er dort nicht hineingelegt, in den Kühlschrank. Die braucht er nicht mehr. Wozu also kalt machen? Es geht auch ohne. Bei ihm geht alles. Und ganz besonders ohne. Er möchte eher König sein als Königliches tun. Der Mann hat das nicht nötig. Er muss gar nichts tun. Er überspringt das Tun, er will nur sein. Er will nur ganz gemütlich in sich sein. Und jetzt empfängt er ohne Furcht... Ja, wen? Wen empfängt er? Wen er will, klar. Erstmal einen Anwärter, später seine Wärter, alle, die seines Geistes sind. Doch Geist ist das nicht. Der ist auf Tauchstation, die bald überflutet und aufgegeben sein wird. Der König wird es befehlen und er taucht wieder auf, also der Geist, nicht der König. Der ist meist weg, je nachdem, wo der Golfplatz gerade ist. Jeden, den er will, empfängt er, solange es ihm gefällt. Dann wird er weggeschickt. Den dort empfängt er nicht, keine Chance. Der dort, der Geschickte, geht gleich mit uns mit, als unser Gesandter. Bitte um Entschuldung. Der Witz hat wirklich einen Bart, aber wenn so viele entschuldet werden, ohne dass man ihnen was gibt, warum nicht ich? Wenn er es rechtzeitig kapiert, wie man die Leute los wird, sodass sie weinend nach Hause gehen, dann wird er ihnen gern den Weg zeigen. Millionen anderen zeigt er ihn ja auch. König ist er durch ein raffiniertes Ausschlussverfahren. Es gibt jetzt niemanden mehr außer ihm. Er ist der Weg. Er ist zur Wegkreuzung geworden. Wer ihm folgen mag, der folge ihm nach. Von mir aus. Da ist sie, die nächtliche Saat, die er sich endlich einmal bei Helligkeit anschauen möchte. Da ist sie, jetzt zu Tage gebracht. Die bringen alle nichts weiter. Die Saat bringt sich selbst hervor, doch diese wird nicht mehr aufgehen. Ein Haufen Saat, was die wohl einbringen wird? Ich meine, wer die wohl einbringen wird? Nein, wem die wohl was einbringen wird? Ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt, Sie anzuklagen, König? Dann sagen Sie es bitte. Oder wollen Sie ein andermal angeklagt werden? Keine Sorge, das macht eh keiner. Vielleicht warte ich noch ein wenig, da es alle tun, die einen anklagen. Na, wenn es viele sind? Hat er erst recht keine Angst, der König. Wo die anderen nur immer klagen, möchte ich mich doch vorteilhaft abheben, obwohl ich ja auch immer klage. Oder geklagt werde. Eine Rotte junger weißer Männer sagt, dass sie gerade davon redet. Wovon? Ich verstehe nicht. Egal. Jetzt redet sie sowieso zuerst. Sie melden sich immer als Erste. Hör zu, sagen sie, die nie zuhören würden. Gerade davon, von dem alle sprechen, sprechen sie extra nicht. Denn sie meinen, das sei der Wert des Eigensinns, der von der Vernunft sich lossagt. Und wenn der Eigensinn einmal spricht, dann nur über das Eigene. Finden Sie das nicht eigenartig? Heidegger findet das nicht. Nein, gar nicht. Die denken wohl nicht klar. Doch, die denken klar. Man hört ihnen zu. Sie haben unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Der junge weiße Mann hat die Szene betreten und er lehrt nicht, wie die Dichter das Leid. Er braucht auch keinen Seher, der es ihm ausmalt, obwohl er selbst kaum was sieht. Er hat doch diese spitze Kapuze auf dem Haupt. Er macht eine Prophezeiung. Nein, so kann man das nicht sagen. Da müsste er sicher was ausdenken, der junge Mann. Er sagt, was alle sagen, ohne zu denken. Er sagt, es werden noch viel mehr Menschen durch Gewalttaten einfach verschwinden. Was er dazu tun kann, wird er tun. Die Seher sollen den Mund halten und so lange üben gehen, bis sie was anderes sehen. Der weiße Mann antwortet, aber er hat die Frage nicht verstanden. Er will keine Sprachregelung mehr. Er macht jetzt die Regeln, die eben keine Regelungen sind, vielleicht sogar Gesetz. Er ist die vergessene Arbeiterklasse. Er sieht, dass die Eliten auch nicht weiter wissen. Das ist seine Stunde. Jetzt wird er das Land beherrschen und den Stimmlosen ein Stimmlos verkaufen, jedem sein eigenes Los. Nein, er wird die Abgehängten finden und sie wieder anhängen an die Masse. Und er wird der Masse wieder eine Stimme geben. Leider nur eine. Eine einzige Stimme für die abgehängten Massen. Der Tennisball kommt jetzt runter, die Massen jubeln, sie werden angekuppelt und gezogen. Jetzt zieht mit ihnen die neue Zeit. Und doch sind sie nur Anhänger. Nein, Anhängsel. Sie werden als Anhänger in die Front der verlassenen Häuser krachen. Doch die werden ohne dies abgerissen. Die Banken haben anderes mit ihnen vor, das sie aber nicht sagen. Sonst will womöglich noch jemand sein Haus zurück. Wenn man die Abgehängten schon abhängt, dann muss man ihnen eine Stimme geben. So, die Stimme haben sie. Hier bitte ein halbes Kilo Stimme. Ist es so recht? So ist es recht. Sie sprechen mit einer Stimme. Zählen wir diese eine Stimme nochmal aus? Nein, die zähle ich Ihnen aus. Darauf kommt es mir nicht an. Es ist ein Stück Stimme und aus. Und mehr wird es auch nicht. Jeder hat nur eine gekriegt. Sie sprechen wie aus einem Mund. Nehmen Sie die Gewalt und schieben Sie sie sich in den Arsch. Nein, Sie sagen es lustiger. Das kann ich aber jetzt nicht. Das kann nur der, der Gewalt ausübt. Der steht da drüber. Was sollen wir mit der Gewalt also anfangen? Erstmal mit ihr anfangen. Dann sehen wir weiter. Also, ein Vorschlag zur Güte. Wir nehmen die Gewalt und stoßen Fremde schmählich in die Fremde. Wäre das nicht was? Es muss so heißen. Wir stoßen diejenigen, die jetzt Fremde für uns sind, es aber nicht immer waren, zumindest haben sie sich das eingebildet, in die Fremde zurück, wohin sie jetzt und für immer gehören. Mit immer meine ich eine Zeit, die nach meinem Tod noch anhalten wird, an die sich nach meinem Tod noch so viele anklammern werden, weil sie ihnen gehört. Sie wurde ihnen versprochen. Und sie haben sie sich auch genommen. Dieses für immer wird für mich leider nur noch kurz währen. Und die Währung wird nicht mehr Geld sein, sondern was anderes. Stock und Hut stehen ihm gut. Ja, Hass und Wut auch. Ich beschuldige Sie der alleinigen Urheberschaft an dieser Krise und ich fürchte, Sie werden auch an der Zerstörung der kulturellen Ordnung teilnehmen. Oh, Sie haben sich schon dafür angemeldet, wie ich sehe. Der Kurs beginnt gleich. Ihr Kurs beginnt gleich. Wohin wird er führen? In diese Löcher, von denen ich immer spreche. Der König aber noch öfter. Der darf. Bitte um Entschuldigung, aber ich bin eine der wenigen, die wissen, wo sie sich befinden. Bin ich doch Mitglied einer sehr großen Minderheit, die in meinen Kreisen die Mehrheit genannt wird. Dort waren sie schon oft. Und wenn gewünscht, gehen sie halt noch einmal hinein. Werden sie Minderheit, dann können sie in Ruhe fallen, wenn auch nicht auf einem Feld der Ehre. Und ihre Wünsche werden, was weiß ich sage nicht mehr sublimiert, denn solche Worte sind überflüssig geworden. Wer kennt sie noch? Niemand, nur die Haute Volée. Ja, die meisten anderen kennen eben andere Worte. Das Nichts ist Ihr Lebenszweck, Herr König. Ich weiß schon, dass Sie nicht so heißen, bloß so sind. Jetzt rufen die so sehr nach Ihnen verlangen, Sie heraus. Gut, die sollen kommen, von mir aus, die anderen nicht, sind aber trotzdem da und schreien transparent. Also mit so Transparenten auf der Straße. Und sowas wird auch noch beschützt. Unfassbar. Die sind aufgehetzt von irgendwelchen Boten. Sie müssen aufgehetzt sein, sonst würden sie sich nicht so beeilen. Von mir aus, welches Übel fehlt uns noch? Als Seherin muss ich noch üben, das sehe ich. Ich fahnde nach allen, nach den Lebenden und den Toten. Die Toten findet man leichter, man weiß, wo sie sich aufhalten. Mir fällt keines ein. Kein Übel, das wir noch nicht hatten. Ehrlos zugrunde gehen vielleicht? Nein, das nicht. Die lieblichen Kinder und den lieben Schwiegersohn nicht mehr anschauen dürfen? Nein, da besteht keine Gefahr. Die Schmuckkollektion der Gattin aufkaufen müssen, damit sie sich nicht kränkt? Aber die hat sie vorhin doch aufgegessen. Es gibt sogar ein Foto davon. Vielleicht nicht nötig. Die geht jetzt sicher wie geschnittenes Brot. Ja, die Frau kommt natürlich mit. Was? Die kommt nicht mit? Erstmal nicht. Berater, beratet mich nicht mehr. Wieso sagt er immer das Falsche? Was sagt er, die Frau kommt mit, wenn sie es dann doch nicht tut? Was sagt die Frau, sie kommt, wenn sie es dann doch nicht tut? Gut, es geht nicht jede Frau mit jedem mit. Diese aber schon. Und zwar mit mir, der ich jeder bin. Womit will sie denn sonst das Maß ihrer Lebenstage füllen? Geben Sie Rechenschaft! Es tut eh jeder, was er will. Was soll er noch lieben? Was erblicken? Nichts mehr, denn das alles hat er ja ständig um sich. Der Schwiegersohn macht sich Notizen. Die Tochter beugt sich über ihn, sie greift korrigierend ein. Der Vater hat sich auf eine falsche Vorlage gestützt und muss jetzt eine neue Gesetzesvorlage einbringen, damit ihm die Brösel der Alten, die er bereits erledigt hat, nicht auf die Hose krümeln. Diese Vorlage wird ihm auch nichts einbringen, denn er ist ja ab sofort selbst die Vorlage. Warum macht er es dann? Nein, Er macht es ja gar nicht. Es steht ihm nicht zu. Er sagt, das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Nachlesen, wer dazu berechtigt ist. Das ist im Prinzip egal. Wenn sie nur durchgeht, wenn sie mitsamt der Vorlage durchgeht, die ganze Wirklichkeit mit einem durchgeht und verschwindet wie die Menschen, die sie erzeugen. Wo steht hier? Mit der Zeit erkennen wir es deutlich. Zeigt allein die Zeit uns einen Mann doch als gerecht, den Schlechten aber kennst du schon nach einem Tag. Und da wollen sie mir verbieten, diesen König schlecht zu nennen? Wenn sogar Sophokles es mir erlaubt, wer sind denn sie? Der zornige weiße Mann? Na, dann gehen sie ins Forum, oder wie der Marketplace auf Griechisch heißt, und sagen sie, wer von ihnen aus zuerst fallen muss und wer danach und wer überhaupt und wer mit allen anderen fallen muss und dass der Rest dann auch fallen soll, alle außer ihnen. Also, sagen sie es, so sagen sie es schon. Der König hört sich alles an. Und dann meldet er das ihm Verkündete. Die Zeichendeuter fragt er auch um Rat. Doch die können seine Schrift nicht lesen. Und es graust ihnen vor den stinkenden Eingeweiden, die da vor ihnen ausgebreitet werden. Er kann allerdings auch nicht gut schreiben, der König. Er macht lieber etwas anderes mit seinen Händen. Dafür lieben ihn die Arbeiters. Vielen Dank. Bitte, das ist doch selbstverständlich. Sie müssen sich nicht bedanken, weil sie kommen dürfen und sie nicht, weil sie da bleiben dürfen. Ich durfte ja auch kommen, bis jetzt. Jetzt schon länger nicht mehr. Nicht nötig, ich bin ohne dies da. Wenn ich nur nicht durch tödliche Gewalt wieder zum Verschwinden gebracht werde, möchte gern noch da bleiben. Aber ganz wie Sie wünschen. Im Totenreich müssen Sie mich noch nicht suchen, wer immer Sie sind. Sehr gut. Hier bekommen wir schon den Anblick Ihrer Frau herein. Gerade rechtzeitig. Auf diesem Blatt Papier, glänzendem Papier, hochauflöslich. Nein, das nicht. Hochauflösend und glänzend ist sie abgedruckt. Und kann nicht mehr weg. Sie kann im Sprechen fortfahren, doch sie kann nicht mehr weg. Den Weg hat sie nicht gefunden. Nicht, was sie sieht, zählt, sondern das, als was sie gesehen wird. Da sieht man ja alles an! Weil sie nur Anblick ist. Sie ist das, was sie bietet. Ein Anblick. Denn sie ist immer jung und für immer. Und sie sagt besser nichts. Nichts sagt sie besser. Sie sagt, was eine andere gesagt hat, mehr sagt sie nicht. Die andere vorher hat schon genug gesagt. Das reicht für drei Göttinnen plus einem Stück Obst. Welche wird erwählt werden? Diejenige, die schön ist. Die werden wir durch einen Krieg wiedergewinnen wie Öl aus dem Fels. Es werden Millionen sterben, der Rest wird ertrinken oder ersticken. Doch für diese schöne Frau wird es sich am Ende gelohnt haben. Und vorher auch. Vielleicht hat sie noch mehr zu sagen. Vielleicht hat sie überhaupt etwas zu sagen. Wir haben noch nichts von ihr gehört, was nicht eine andere schon vor ihr gesagt hätte. Ich weiß es nicht. So viel verstehe ich gar nicht. Sie sagt es ja nicht mehr. Sie ist noch nicht auf den Verlust wertgeschätzter Körperteile vorbereitet. Denn ihre geschätzten Körperteile werden inzwischen ja laufend verbessert. Die darf sie nicht verlieren. Als ob das möglich wäre. Nein, nicht laufend. Sie legt sich unters Messer, damit sie immer dieselbe bleiben kann. Tut mir leid. Ich kenne sie immer noch nicht. Na, Dann schlagen Sie halt ein neues Blatt in Ihrem Rechner auf. Nur ein paar Klicks, das ist ein Klacks und da ist sie schon. Damit sie bleiben kann, wie sie ist, muss sie verändert werden. Wie die ganze Gesellschaft, die hier mit ihren silbernen Messern und Gabeln und Löffeln auf den Tisch haut. Viele von ihnen hatten die schon im Mund, als sie geboren wurden. Ich bin zwar schon vor langer Zeit geboren worden, doch eine andere geworden bin ich seitdem nicht. Von mir kommt immer bloß dasselbe. Ich weiß, das Leid ist unerträglich groß, allerdings nicht meines. Doch ich kann es nicht aussprechen. Nein, singen auch nicht. Ich werde laufend mehr, rundum, also äußerlich. Obwohl mein Lebensfaden immer kürzer wird, bin schon froh, wenn ihn keiner abschneidet, jedenfalls nicht, bevor er vernäht ist. Es soll ja keiner auftrennen, was ich an Worten aneinandergefügt habe. Wie meinen? Nein. Laufen tue ich nicht mehr. Ich laufe nur ab. Ich habe ein Verfallsdatum, während der junge weiße Mann, der neue Herr der Welten, in denen er sich nicht vorstellen muss, er herrscht ja schon viel länger. Während der also jetzt erst beginnt, jetzt erst so richtig durchstartet. Ich höre ein Brüllen, ein Heulen. Ich werde übertönt. Hilfe! Was wollte ich sagen? Ich werde laufend von der Zeit zur Unkenntlichkeit verändert. Wer bin ich denn? Wen interessiert's? Meine Genitalregion sehe ich nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich könnte wieder den Rasierspiegel meines Vaters nehmen, welcher sich immer noch in meinem Besitz befindet und sich schon mehrmals bewährt hat. Der hat sich viel länger gehalten als mein alter Herr. Und ich kann sie mir in Ruhe anschauen, diese Region. Aber ich will nicht mehr. Ich verleugne sie. Ich leugne alles. Etwas bricht zusammen. Ist das jetzt auch noch das Wort, das ich an mich gerissen habe? Oder ist es ein fremder Mantel, unter dem man mich leider trotzdem erkennen würde? Nein, es ist es schon. Persönlich. Es ist das liebe, sorgsam gepflegte Wort, an dem ich mit der Wortfeile, die ich mir aus meiner Nagelfeile gebastelt habe, herumarbeitete. Herumalberte, bis es jetzt keiner mehr wollte. Wir haben ausgewortet. Wir werden keine Antwort bekommen. Wir, die sind wie ich, alle herhören. Wir haben ausgesprochen. Wir waren eine Zeit lang ausgesprochen begehrt. Wir haben sogar die Meinung angeführt, bis sie sich verirrt hatte. Aber jetzt sind wir es nicht mehr. Wir sind nicht mehr wir, Sie vielleicht schon, ich nicht mehr. Jetzt muss das Begehren umgeleitet werden auf solche, die wirklich echt begehrenswert sind, die unsagbar begehrt werden, wie diese Frau hier. Mehr braucht sie nicht. Die gehört werden. Mehr brauchen wir nicht. Sagen müssen wir nichts mehr. Wir haben auch keine Worte dafür. Und nicht einmal das Dafür kennen wir. Und man kennt uns nicht mehr. Die Worte sind aufgebraucht. Und jetzt herrschen die Aufgebrachten, die übrig geblieben waren und jetzt als einzige übrig sind. Oh, Pein! Die müssen wir uns jetzt wahrscheinlich jeden Tag anhören. Und sie werden immer lauter werden, weil sie nicht kriegen, was wir ihnen versprochen haben. Seit so vielen Jahren bringen sie sich auf gegen uns, die Enttäuschten. Und jetzt hat es endlich was gebracht, eine Ernüchterung, weil sie alle getäuscht worden sind. Sie können froh sein, sie können zum Spotten kommen und im Elend wieder weggehen. Ihnen bringt nicht mal der Weihnachtsmann was. Und das Traummännlein schließt selbst gequält die Augen. Besser gleich blind sein, weil man sich den Sand irrtümlich in die eigenen Augen geschüttet hat. So? Soll das etwa Action sein? Nein! Das kann nicht sein! Es soll aber schon was passieren, egal was, egal wie. Und so wird, wie bei mir üblich, wieder nur geredet. Ein Kinderchor tritt auf. Großes Gescharre und Geflüstere. Singt, o kleine Götterspeisen. Wackelt nicht so, singt lieber. Sagt mir, was ihr wollt. Singt es, o Nervensegen, damit ich euch nicht flüstern höre. Was doch recht irritierend, wenn man musikalisch ist. Habt ihr das gesellschaftliche Klima vergiftet? Nein, habt ihr nicht. Das sehe ich euch an. Seid ihr junge Wählerinnen und Wähler? Noch nicht, aber bald. Was? Also doch. Ich hab's doch gewusst. Ihr singt. Das war eine wichtige Botschaft. Sehr wichtig. Vor allem für die verarmten Innenstädte. Alle. Bürgermeister, Polizei, Radiosender, Hähnchenbräter, Gesichtsbücher, die den Ton angeben. Ihr Echo hallt durch die Straßen. Alle scheitern daran, dort für Ordnung zu sorgen. Hoffentlich wird unser König das hinkriegen. Ja, das hoffen wir schon sehr. Er muss die Menschen in den Prozess mit einschließen. Und gegen die Übrigen muss er selbst Prozesse führen. Millionen Menschen haben gewählt und hätten das gar nicht gedurft. Eine wichtige, aber schwere Aufgabe. Keine Ahnung, welche. Singen wir. O Dunkelheit, du mein Gewölk, uns entsetzlich unsagbar drängend. Da gehen wir doch lieber hinein, damit wir keinen Stich von den Stacheln kriegen der Bienen und Wespen. Damit wir uns an kein Leid erinnern müssen. Der König muss die Wählerschaft wieder zusammenführen. Große Aufgabe und wichtige Botschaft auch dies. Er kann diese vereinende Kraft sein, das glauben wir fest. Klar, dass es da Proteste gibt, aber wir Kinder? Wir Kinder! Aber der König wird das Land einigen. Wenn sie das Ergebnis nicht akzeptieren, dann... Na, was dann? Deswegen habe ich ja unseren König gewählt. Ich hasse die Korrektheit. Die Korrektheit hassen wir alle wirklich am meisten. Und wir sind die meisten. Wir singen! Natürlich kann es auch sein, dass der König scheitert. Wir haben nie gedacht, dass er der Retter der Welt ist. Wenn er Fehler macht, werden wir ihn dafür kritisieren. Jubiläer, Zwitscher! Wir kritisieren ihn ja jetzt schon. Glauben Sie etwa, das trauen wir uns nicht? Fiebertrüd! Der König hat zum Beispiel Pläne? Er hat diese Pläne und dann jene. Immer ein Plan nach dem anderen. Das war zum König ein weiterer Kommentar. Der war erbärmlich, die Frauenvorwürfe waren erbärmlich. Aber was glauben Sie, wie oft in unseren kurzen Leben wir sowas schon gehört haben? Ständig! Jeder sagt, was er sagt. Jeder belästigt den, den er immer schon belästigt hat. Jeder belästigt jeden, außer er kennt ihn. Und sogar dann. Wir vertrauen ihm aber! Und auch seine Tochter ist eine starke Befürworterin. Sie hat sogar ein eigenes, persönliches Fürwort dafür. Und das heißt, ich bin dafür. Ja. Sie hat den König verteidigt. Deshalb kann es nicht wahr sein. Nein, sie hätte ihn verteidigt, hätte sie geglaubt, dass das wahr wäre. Also das Falsche, das er gesagt hat, wahr wäre. Und deswegen glaube ich ihr. Judy, Judy, Judy, Judy, yeah! Wenn er das tut, wenn er etwas tut, das er nicht versprochen hat, werden wir protestieren. Das ist so großartig an der Demokratie. Irgendwo müssen wir die noch haben. Such. Das ist ja so großartig. Zwitscher, Tirli. Das ist so großartig, dass jeder protestieren kann, der will. Keine fiesen Sachen, sonst kritisieren wir. Krächz. Wir sind alle von einem Stamm und wir schütteln uns, aber wir werfen nichts ab. Wir haben nichts übrig. Wir haben für die Nörgler nichts übrig. Tweet, tweet, tweet. Und noch ein Tweet, und noch ein Tweet, und noch einer, und noch ein Bild dazu, und dort das andere Bild. Das könnte ich hier noch oft wiederholen. Ich bin ja total begeistert, dass der jetzt unser König ist. Das ist so toll. In der Wahlnacht war ich so aufgeregt. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Tiri, tirila. So aufgeregt. Wir sind bis zur offiziellen Verkündigung der Ankunft des Herrn wach geblieben. Wir Hirten alle, tralala! Wir Hirten nicht des Seins, nicht der Schweine, wir Hirten im Allgemeinen. Jetzt muss er es politisch nur noch umsetzen. Jetzt darf er nichts umsetzen, das Gruppen gefährdet, sonst wird er aus dem Amt entfernt. Wir haben die Möglichkeit, alle 4 Jahre die Möglichkeit. Es ist ein Wahnsinn. Zwitscher, zwitscher, zwitscher! Oder so ähnlich. Die Möglichkeit ist das Großartige an unserem System. Die andere, die mögen wir nicht, die mögen wir nicht. Nur die Möglichkeit mögen wir. 3 verpasste Anrufe und 15 Nachrichten auf dem Handy und alle sagen dasselbe, dass sie so begeistert und glücklich sind. Ladi-ladi-ladi-la! Sie sagen, dass unser Land jetzt besser wird, besser wird, besser wird. Hoffentlich können wir alle zusammenarbeiten und dieses Land wieder zu dem machen, was es mal war, als wir es noch nicht kannten. Jubelfreu! Tirili, tirili, tirili! Tamperedei, tamperedei, zwitscher! Er hat nicht gut über die Frauen gesprochen. Empörung, Kommentare, gefällt nicht. Ins Dunkel schauen wir, wie er, der keine Augen mehr hat. Er singt, wir singen, der König singt, wir singen mit ihm im Chor. Wir singen, während er uns? Nein, sich. Er ist ja so großartig. Nicht uns sticht er. Wir würden vielleicht gar nicht bluten. Sich selbst sticht er. Das Blut rinnt ihm aus den Höhlen heraus, aus denen seine Augen krochen. Ja, aus den Frauen rinnt es irgendwie auch, aber jetzt erst mal aus ihm. Dort wird es eher gebraucht. Er nimmt hinweg die Sünden der Welt. Er entzündet uns. In einem hin verströmt schwarz der blutrünstige Hagelguss sich. Er verströmt sich. Er kommt aus seinen blutenden Augen, die wenigstens einmal uns sehen durften. Dann wollten sie nicht mehr. Dann wollten sie uns nicht mehr sehen. Wir gehen jetzt alle singend ab. Und wenn von neuem Mut unsere Herzen erfüllt sind, können wir ja wieder auftreten. Ab mit dem Chor. Bevor es zu spät ist und mir noch etwas einfällt. Nur weil sie fragen. Ich muss jetzt jede Frage nehmen, die ich kriegen kann. Denn bald wird gar keiner mehr fragen. Nützen wir die Zeit, bevor sie uns abnützt. Oder ausnützt. Dass ich keinen Schwanz habe, ist mir schon lange aufgefallen. In einem Alter, das genau dafür vorgesehen war. Und jetzt kriege ich auch keinen mehr. Immer noch besser, als keinen mehr hochzukriegen. Dabei bin ich nicht einmal ein gottähnliches Wesen. Nein, gottähnlich ganz bestimmt nicht. Ich habe Fotos gesehen, ich habe Bilder gesehen, ich habe andere Bilder gesehen. Ich habe seine neuesten Fotos gesehen, auf denen er wieder ganz anders aussieht. Trotzdem kein Vergleich. Ich bin zwar aus dem gleichen Sprung gekommen, nein, nicht aus dem gleichen, aber einem ähnlichen Sprung wie diese Frau, die nicht spricht, aber dennoch da ist, weil sie den Absprung nicht verpasst, nie verpasst. Ich habe nur einen Sprung in der Schüssel. Mehr Hausrat und Tat habe ich nicht und bin ich nicht und tue ich nicht. Entschuldigung. Hier sehe ich noch 2 tiefe und 2 flache Teller, ähnlich meiner Dichtung, und dort einen mittleren und dort einen weiteren kleineren Topf. Das reicht für mich als nur eine Person. Ich muss essen mit dem, was ich bin, irgendwie großmäulig, finden Sie nicht? Ich spreche noch, aber ich gehe schon. Ich gehe auf die 80 zu. Ich gehe gleich hinaus, dort ist die Tür. Danke, ich sehe Sie schon. Keine Gefahr, dass ich dagegen renne. Beraten Sie mich nicht mehr. Es nützt nichts. Ich weiß ja nicht, mit was für Augen ich dereinst meinen armen Vater anschauen soll. Komme ich zur Totenwelt? Hoffentlich komme ich nicht dorthin. Nie. Aber wenn? Dann möchte ich mit dem Vater nicht einmal begraben sein. Weil auch die Mutter dort liegt. Mit der? Nie. Jetzt, da es zu spät ist, könnte ich ihr in die Augen sehen. Doch ich sehe ihre Augen gar nicht. Die sind weg. Das alles nur für meine Augen. Nur für meine Augen angerichtet. Die ganzen Verbrechen angerichtet für mich allein. Zu viel der Ehre. Nein, für meine Augen nimmermehr. Augenblick noch. Der Verlust ist inzwischen für mich vorstellbar geworden. Jeder Verlust. Ich habe ja schon fast alles verloren. Und die Drohung, mich zu entfernen. Mich von der Bühne zu entfernen. Mich aus dem Leben zu entfernen. Bitte eins nicht mit dem anderen verwechseln. Die Drohung steht im Raum, während andere immer mehr entfesselt werden. Sie haben ja gesiegt, das muss gefeiert werden. Aus diesem Raum werde ich entfernt werden. Denn wer nicht entfesselt sein kann, wird entfernt. Seien Sie mit uns entfesselt! Sie wollen doch nicht wirklich verschwinden, oder? Nachträglich kommt mir mein Verlust, der ja schon längst wahrscheinlich schon immer besteht, recht zum Bewusstsein. Ich habe mich verloren, schon längst. Es hat mich aber niemand gesucht. Wer hätte das sein sollen? Keiner. Wie gern würde ich mich von diesem Vater lieben lassen. Das würde die Mutter überflüssig machen. Aber die ist sowieso genauso entfernt worden wie der Vater. Schon lang. Was gilt für solche wie mich, die immer eine genitale Abfuhr erleiden für ihre Genialität, die sie aber gar nicht haben? Und für wen wäre sie dann bestimmt? Für niemand Bestimmten. Mein Männlichkeitskomplex öffnet mir viele Türen, diese aber nicht. Welches Wunsches wegen flehe ich Sie hier so an? Warum mache ich das eigentlich? Von mir ist doch gar nicht die Rede. Na schön, aber irgendwann muss von mir die Rede sein. Da es kein anderer tut, muss es halt meine eigene Rede sein. Alle reden vom neuen König. Wer redet von mir? Ich. Und nur ich. Werft schnell mich aus dem Land. Dahin, wo ich von keinem Menschen angesprochen werden kann. Blöd ist nur, dass dann auch ich keinen Menschen mehr werde ansprechen können. Oh, jemand muss inzwischen zugesperrt haben. Anders kann ich es mir nicht erklären und ich weiß auch nicht, was ich mir nicht erklären kann. Verlangen Sie für mich Flucht aus diesem Land? In dieses Land? Da so viele flüchten müssen, ist dieser Weg für mich nicht vorgesehen. Ich bilde mir ein, allein zu gehen. Wieso sind dann so viele Menschen hier, ausgerechnet hier, wo ich bin? Was haben Sie mir zu sagen? Worin soll ich mich fügen Ihnen? Sollte ich einst etwa so ein Organ besessen haben wie Sie? Ein Organ, das fleißig arbeitet, wie wir nicht. Besser ist es, zu erkunden, wo in der Not wir stehen. Wo wir in der Not 3 moderne Stahlwerke hinbauen können, damit moderner Strom erzeugt werden kann. Oder muss der Strom erzeugt werden, damit es Stahlwerke geben kann? Das weiß ich jetzt auch nicht. Also, Job, Job, bestellt eure Gräber. Wer noch keine bestellt hat, der sollte das jetzt tun. Der sollte eine Anzahlung leisten. Wie dieser König, der aber das Bestellte nie abholen wird. Ja, wir nehmen auch Sammelbestellungen entgegen. Für die Zeit, wenn wieder mal ein Krieg kommt. Mit Pakistan wird es, glaube ich, keinen geben. Zu dumm? Dann verfällt doch die Anzahlung. Das ist mir egal. Hauptsache, ich brauche den Rest nicht mehr zu zahlen. Das sollen andere für ihn tun. Stahl und Eisen bricht, aber unser Versprechen nicht. Wir kriegen keine Fabriken? Keine Stahlkochereien? Keine Kohlegruben? Also die nun wirklich nicht. Die bringen doch Leute um. Bei uns gibt's sowas nicht. Der König ist kein lebender Bewohner dieser Stadt. Was braucht der? Ein Kraftwerk. Ein Kraftwerk ist er selbst. Na dann, unser Schicksal gehe dahin, wohin es geht. Von mir aus soll es gehen. Ich habe eh keins. Jedenfalls keins, das noch gehen könnte. Danke, es geht mir den Umständen entsprechend gut. Könnte aber besser sein. Ich könnte ein Mann sein, bin es aber nicht. USA, USA, USA, USA. Also, machen wir es kurz. Nein, kurz ganz sicher nicht. Danken müssen Sie mir nicht, dass Sie so viel kriegen. Es ist ohne dies Blödsinn. Ich akzeptiere die Tatsache hiermit. Moment, der Notar kommt gleich. Dass ich kein Mann bin. Dass ich speziell dieser Mann schon gar nicht bin. Kein König. Und auch sonst nicht viel. Ich erkläre eidesstattlich, dass... Mein Bester, ich zu klein bin. Was? Verrecken soll ich? Werd ich endlich stille sein? Ja, bald. Ein Mann wäre ich schon gern. Wie jede Frau, außer der, die es eben nicht sein möchte. Es kann auch ein ganz einfacher Mann sein. Hoffentlich ist er in Jung und in Weiß überhaupt noch erhältlich. Die sind jetzt so gefragt... Die anderen Farben nimmt keiner. Das sind Ladenhüter. Und für was anderes taugen sie auch nicht. Antworten werden nicht gegeben und nicht entgegengenommen. Nein, in Wahrheit antworten nur sie, wenn auch nicht die Wahrheit. Man hört nur sie antworten. Was die anderen sagen, das hört man nicht. Naja, ihnen ist das egal. Aber mir nicht. Für sie existiere ich als Frau genauso wenig, wie ich als Mann existieren würde. Ich finde mich also damit ab, dass ich keiner bin. Was bleibt mir übrig? Wo ist mein Platz, dem ich zugeteilt bin? Der Platz wäre da, nur die Menge teilt sich nicht vor mir, sogar das Meer täte es. Diese schreiende Menge aber nicht. Ich bin verloren. Und ich finde nie etwas. Jedenfalls nicht, wenn ich es brauche. Im Moment nicht mal einen Kugelschreiber, den ich gut brauchen könnte. Und nicht, um mir die Augen auszustechen. Auf so eine Idee kann nur ein Mann kommen. Hey, Alte, sieh her jetzt und sage mir, was ich dich frage. Was? Sklavin willst du gewesen sein? Ausgerechnet du, so wie du ausschaust. Und sieh dort, was haben sie hier zu suchen? Eine Stelle? Hier ist keine. Vielleicht weiter unten. Was wollen sie? Verrichtend welche Arbeit? Wem waren sie zugeteilt? Füllen Sie bitte diesen Fragebogen vollständig aus. Dann kommen wir zum psychologischen Teil. Ja, Sie haben recht. Der Knabe, nein, der König. Es ist der König selbst. Und der fürchtet sich vor gar nichts. Wo? Wo sehen Sie ihn? Bei uns ist er nicht. Der fürchtet sich vor der Vollziehung. Da müssen Sie sich irren. Er ist bloß mit der Vollziehung im Verzug. Und was sticht er mit sich? Er ist ja ein Trumpfass. Was sticht er mit sich? Nicht die Augen, nein. Er schneidet sich auch nichts ab, denn das ist ja schon abgeschnitten worden. Erinnern Sie sich denn nicht? Oh, also wenn ich mich erinnern könnte, hätte man mir ja nichts abzuschneiden brauchen. USA, USA, USA. Es kommt mir irgendwie vor, als hätten die alle an meinem Lebensfaden geübt. Ich weiß, dass ich das nicht sagen sollte, reines Selbstmitleid, besonders eklig. Jetzt sollte ich schon gar nichts sagen, auch wenn ich es in der Vergangenheit oft, sicher zu oft gesagt habe. Jetzt, da wir wieder einen König haben, sollte ich endlich Ruhe geben. Es ist nicht zu ändern. Aber für mich ist das eine allgemeine Frage. Wie sage ich es? Nur darum geht's mir. Der König weiß es schon. Er wurde als erstes informiert und sagt auch als erster, was er zu sagen hat. Das sagen jetzt alle. Er wurde zum Vater, wo er selbst gesät hat. Nein, nicht hat, gesät wurde. Diese Leute, die den König gesät, nein, geerntet, nein, gewählt haben, werden bald etwas über den Opferkult erfahren, wenn auch nicht von mir. So wie Abraham die Lektion über seinen Sohn lernen musste. Was sagte Gott ihm? Was hatte er ihm zu sagen? Wir kehren beide vom Berge zurück. Also hätte Gott es nie von Abraham verlangt, dass er seinen lieben Sohn opfert? Und genauso, ich glaube, jetzt habe ich es kapiert, genauso wurden diese Fabriken... Diese Hochöfen, oder wie man Stahl derzeit erzeugt, und vor allem wo? Diese Fabriken also sind alle verlegt worden, bevor sie noch geschlachtet und ausgebeindelt werden mussten. Also hier werden Sie keine mehr finden. Suchen Sie woanders, am besten gleich auf einem anderen Kontinent, mit viel Wasser dazwischen. Der Sohn wäre niemals geopfert worden, Gott weiß das. Aber wissen es auch Sie? Und die Fabriken auch nicht. Und zwar, weil sie vom König plus der Arbeit, die in ihnen geleistet werden sollte, versprochen, aber nicht gehalten werden. Diese Leute sind, ihre eigenen Leben unter den Arm geklemmt, zum König gekommen, um zu flehen. Bitte Fleiß und Industrie, bitte neue Kocher und Löcher tief in die Erd. Und die wurden ihnen versprochen. So wie Jehova dem Abraham die Opferung seines Sohnes, nicht direkt versprochen, aber von ihm verlangt hat. Abraham nahm also das Holz und legte es auf seinen Sohn Isaak. Das Holz? Auf den Sohn? Damit er besser brennt. Klar, wie Feuer unterm Hintern. Nein, unter dem Hochofen, den es nicht mehr gibt. Und wenn, dann in Indien oder China. Das ist zu weit weg. Er, Abraham, aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand und es gingen die beiden miteinander durch diese verrottete Stadt, die wieder neu werden soll, vom Rost befreit. Ein Opfer wird wahrscheinlich zu wenig sein, um das zu erreichen, aber besser als nix. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Aber das genügt nicht. Es genügt nicht, dass der Sohn da ist. Ein tüchtiger Arbeiter, der nie gezählt hat. Wer hat schon gezählt? Er nicht. Also nein, auch er hat nicht gezählt. Nicht nur der Vater, der wie jeder Vater das Schlachten gelernt hat. Er kann es gut brauchen. Es gibt doch immer wieder Kriege. Hier bin ich. Bitte sehr, bitte gern. Und der Sohn, der nirgends ein Stahlwerk sieht und Stahl auch keinen, der sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Eisen zum Verkochen und wo das Produkt, das wir erzeugen sollen? Soll ich etwa selbst das Produkt sein? Ich bin schließlich bereits hergestellt worden. Man hat mich hierher gestellt, aber da waren wir uns doch einig, zerstört soll ich nicht werden. Im Gegenteil, ich soll hier arbeiten. Ich habe meinen Einberufungsbefehl zur Arbeit endlich erhalten. Eine Ewigkeit musste ich darauf warten. Abraham antwortete, was soll er schon sagen? Mein Sohn, Gott wird sich ersehen einen Schlaf. Nein, ein Schaf zum Brandopfer. Hier, bitte sehr, hier ist das Schaf ja schon. Wie angenehm, es wurde bereits bereitgestellt, es muss nur noch geschoren werden, dann können wir es in Ruhe töten. Und es gingen beide miteinander, Vater und Sohn, welcher das Schaf darstellen darf, bei dieser Laientheatervorstellung, die ich mir hier mache. Das muss Abraham dann aber doch nicht tun. So weit würde er nicht gehen. Für Zigaretten muss niemand mehr so weit gehen. Für Arbeit schon noch. Niemand muss was tun. Niemand darf was tun. Es gibt nichts zu tun. Es gibt keine Arbeit. Es gibt nichts zu arbeiten. Wie? Jetzt noch nicht, aber bald? Das Scheimau. Es gibt keinen Ort dafür. Der Ort wurde zwar bestellt, doch er wurde nicht zugestellt. Er liegt beim Nachbarn, den keiner kennt. Er wäre gut bei uns angekommen. Aber er kommt nicht. Dieses Versprechen muss leider zurückgenommen werden. Abraham darf seinen Sohn wieder mitnehmen, der überhaupt nicht kapiert, wovon die Rede ist und was über ihn beschlossen und dann wieder zurückgenommen wurde. So wie dieses Versprechen, dass die Menschen endlich arbeiten dürfen, auch leider vom Vater, vom König, vom Ehemann zurückgenommen werden muss. Tut uns leid. Die Arbeit der Menschen ist für den König nur ein Trinkgeld. Er schmeißt sie zudem noch dazu, was er zahlen muss. Das heißt, was seine Banken für ihn zahlen müssen. Er schmeißt die Menschen, die doch so für ihn geworben haben, als Spielgeld auf den Tisch. Sie aber. Was weiß ich. Sie aber, König Ödipus. Von dem werden wir noch hören. Sie aber haben über ihn schon mehr gehört, als wir hören wollten, fürchte ich Sie, König. Jetzt frage ich Sie, weil wir schon dabei sind, wieso ist Ihr Über-Ich so groß geworden? Wann ist das passiert? Lange Zeit ist uns das gar nicht aufgefallen, aber jetzt ist es nicht mehr zu übersehen. Ach so, das ist es gar nicht, das sind Sie selbst. Sie kommen immer selbst, Sie lassen sich gar nicht vertreten. Die Drohung, nämlich Sie, setze ich jetzt ein. Das tun Leute wie ich. Sie setze ich als Pfand ein. Sie sind unsere Drohung. Und Sie haben sich selbst wahrgemacht. Ich nehme Sie wahr, aber Sie sind ja wirklich wahr. Aus eigener Verantwortung haben Sie sich entlassen, haben Ihre Fesseln abgestreift, die Ihnen nie angelegt wurden, und sich wieder eingestellt. Sie sind jetzt eingestellt. Auch Tochter, Sohn, Schwiegersohn, alle werden von Ihnen und bei Ihnen eingestellt. Wobei ich sagen würde, nein, nicht ich sage das, dass Vater und Sohn eine Brüderlichkeit ergeben, die, wie jede Brüderlichkeit, nur Ärger und Konflikte bringen wird. Von wem geht die Gewalt zuerst aus? Vom König? Weil er gar keinen Bruder hat? Brüderlichkeit. Gestrichen und nicht nur die Rolle, die jemand übernehmen könnte. Eingestellt? Nicht bei mir. Ich habe keinen Platz. Ich wüsste nichts, mit diesen Leuten anzufangen. Sie haben sich bei sich selber untergestellt. Nein, das ist keine Unterstellung. Das ist wahr. Das haben Sie wahrgemacht. Ich beschäftige mich manuell mit mir, weiß aber nicht, wo meine Hände hin sollen. Ich spreche. Also beschäftige ich auch Worte, denen ich kein Gehalt zahle. Die kriegen eh Mindestsicherung, ohne dass sie eine Sicherheit haben, wie es weitergeht, welches das nächste Wort ist, das einen Sinn ergeben soll. Sie haben ja alle keinen Sinn. Sie sind überflüssig. Meine, unsere Worte sind überflüssig. Die anderen Worte sprechen jetzt. Sie sagen was ganz anderes. Sie haben sich durch ihre Wahrnehmung geschärft wie Messer. Auch wenn sie gar nichts wahrnehmen können, weil wir es ihnen nicht erklären. Sie sind jetzt durch nichts mehr zu verdrängen, nicht einmal durch die Verdrängung selbst. Sie müssen auch nichts verdrängen. Ihr Ich muss sich nicht von sich abwenden. Es genießt den Anblick, obwohl es sich schon lange kennt. Da wird nichts verdrängt. Nur wir. Wir sind verdrängt worden. Jetzt sprechen Sie. Jetzt sprechen Sie als alle anderen, die bis jetzt zwar auch gesprochen haben, aber man hat es immerhin verstehen können. Das Einfache ist einfach. Das ist zum Beispiel ein einfacher Satz, den sogar ich verstehe. Daher habe ich ihn bedenkenlos losgeschickt. Das Einfache hat jetzt also die Übermacht. Das hat jetzt die Macht, jeden zu zerstören, der nicht sie ist. So, der Seher geht jetzt einmal voraus, der spurt vor. Ist das etwas Schnee, wo er da geht? Jedenfalls etwas, das verschwinden wird. Und wenn Sie bündige Beweise für das Gesagte haben wollen, dann üben Sie halt die Kunst des Sehertums, bis Sie es wissen. Durch Ihren Sohn sollen Sie einmal sterben? Und so geschah es auch? Wieso dreht Gott den Abraham hier um und macht ihn zum Opfer anstatt Isaaks? Das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht sehen es die Blinden sehr. Sie sehen zwei verschiedene Dinge. Es handelt sich allerdings auch um zwei Seher. Beide blind. Alle blind. Alle von uns blind. Ich bin's nicht. Ich bin's und ich bin's nicht. Ich muss mich von meiner hoffnungsvollen Neigung zu sprechen und gehört zu werden abwenden. Ich muss mich von dieser Neigung, die längst hoffnungslos geworden ist, abkehren. Mit dieser kleinen Bürste hier, jawohl. Wer sind wir schon? Wer sind wir denn, dass wir sprechen? Das ist vorbei. Wir gehen ein an unserem eigenen Misserfolg und jetzt werden wir verachtet. Für das, wofür wir neulich erst gelobt wurden, fast unsterblich geworden sind. Ja, die Denker auch, aber auch die Dichter. Die Dichter schon auch wichtig. Und das sagt eine, die bald sterben wird, die sich keine Illusionen mehr machen kann. Kein Wort von ihr wird überleben. Es lebt ja schon jetzt keins mehr. Hauen wir ruhig drauf. Dort zuckt noch eins. Hauen wir ruhig drauf. Dort zuckt noch eins. Hauen wir ruhig drauf. Dort zuckt noch eins. Hauen wir ruhig drauf. Dort zuckt noch eins. Hauen wir ruhig drauf. Dort zuckt noch eins. Hauen wir ruhig drauf. Dort zuckt noch eins. Hauen wir ruhig drauf. Dort zuckt noch eins. Hauen wir ruhig drauf. Dort zuckt noch eins. Hauen wir ruhig drauf. Dort zuckt noch eins. Hauen wir ruhig drauf. Doch, dort zuckt noch eins. Hauen wir ruhig drauf. Doch. Es ist ohnehin schon ruhig. Jetzt, da Sie da sind und das Wort führen, das Wort an der Hand führen, weil es immer ausbrechen will, will es weg von mir. Von ihr? Von dieser Frau? Wisst ihr, was sie erstrebt? Nein, wir wissen es leider auch nicht. Sag es! Lasst mich einfach aus dem Land gehen und aus. Ihr werdet gar nicht merken, dass ich fehle, denn ihr fehlt mir ja auch nicht. Wäre schön, wenn mich einer führen würde, aber ich führe eben dieses blöde Wort und habe nur noch eine Hand frei, die keiner nehmen will. Ich führe mein Wort davon. Das kommt davon. Ich führe es weiter, ja, das auch, aber ich führe es fort, ich führe es aus. Keine Sorge, ich fahre nicht fort, ich fahre mit meinem Wort nicht fort. Mit dem würde ich nicht mal einen Urlaub verbringen wollen, in dem man prinzipiell keine Sorgen hat. Nein, jetzt fahren wir nicht. So geht's dahin. Bald bin ich weg. Der König ist ja da. Den habt ihr, klar. Über den könnt ihr euch aufregen oder freuen. Ist ja egal. Hauptsache, er ist da. Vielleicht geht er ja sogar noch vor mir. Nein, das wird er nicht tun. Ja, Sie meine ich. Fürchte aber, dass ich selbst damit gemeint bin. Sie haben keine Angst, Herr König, vor nichts und niemandem. Sie nehmen das Wort bei der Hand und führen es. Sie führen es fort. Sie führen das Wort aus wie einen Hund, der dauernd so an Ihnen zerrt. Der will weg. Das Wort will auch weg. Alles will weg. Es weiß noch nicht wohin, aber es will auf alle Fälle weg von Ihnen. Obwohl Sie alle vier Fälle beherrschen. Es sind doch vier, oder? Mir genügt schon ein Fall. Und der wird dann mein Fall sein. Wer sagt mir das? Was sagt mir das? Dass ich ich bin? Das weiß ich doch. Dass ich sterben werde? Weiß ich doch auch. Keinen darf man glücklich preisen, ehe er denn an des Lebens Ziel gelangt ist und kein Leid erduldet hat. Oh je, da wartet noch einiges auf mich. Ich bin am Wort, aber das Wort wohnt woanders. Es sagt, es wohnt bei Gott. Das können wir nicht überprüfen. Weil alle privaten Mails gelöscht wurden. Auch solche, die gar nicht privat waren. Wir haben also jetzt nichts mehr zu sagen. Das ist unsere Strafe und Ihre Freude. Da sind Sie aber froh, was? Unsere Epoche endet jetzt. Der Kugelschreiber ist schon lang verendet. Ihre beginnt. Wir haben die Menschen als unser Eigentum betrachtet, das uns zuhören musste, jetzt schmerzvolle Enttäuschung. Keiner hat zugehört. Die ganze lange Zeit, keiner. So Und jetzt habe ich auch noch die Fernsehnachrichten versäumt. Daher kann ich Ihnen leider nicht sagen, was Sie zu tun haben, weil ich es selbst nicht weiß, obwohl ich es immer schon vorher gewusst habe. Und das blöde Wort zerrt auch schon wieder, dass es mir den Arm aus der Kugel reißt. Es hat dort drüben beim Spielplatz ein anderes gefunden, mit dem es sich unterhalten möchte. Ich bin ja für Unterhaltung leider ziemlich ungeeignet. Ich muss mich selbst von kleinen silbernen Scheiben unterhalten lassen. So, und warum unterhalten Sie dann nicht uns, fragen Sie? Würde ich gern, aber das müssen andere tun. Ich muss meine Verantwortung tragen. Ein beliebter Scherz fauler Leute, die Verantwortung, auf die endlich die Antwort folgen muss. Ich weiß sie nicht. Aber man hat sie mir schon mehrmals gegeben. Heuchler ist die Antwort. Dort auf dem Transparent, mir zugedacht, dort steht es laut und deutlich und dort drüben auch. Ich gebe es ja zu. Es ist überhaupt nichts wahr. Alles nicht wahr, nicht wahr? Ist das Leid den Menschen etwa schon zu groß geworden? Nein, keine Sorge, sie werden noch hineinwachsen. Der König ist für den Niedergang der Stadt schuldig, allein weil er gekommen und jetzt da ist. Weil er ist, der er ist. Er hat die ungeheuerliche Übertretung begangen, dass er sich von uns zum König wählen ließ. Jetzt ist er halt verantwortlich. Er ist überreich an Schuld. Er hat so reichlich Schuld, dass keine mehr übrig ist. Jetzt würden wir ein schönes Wunder brauchen und dürfen vielleicht selbst unser blaues Wunder erleben. Es findet immer jetzt statt. Alles verstummt, das Wort ist außer Sichtweite und riecht einem anderen am Arsch, dann geht es halbwegs unbeeindruckt dort vorbei. Es würde das andere Wort jetzt immer und überall wiedererkennen, aber was soll das bringen? Wäre doch nett, wenn sich zwei Worte, die sich gut verstehen, einmal wieder begegneten. Das ist vielleicht schon öfter passiert, nur ich habe es nicht bemerkt. Keine Stimme regt sich mehr mit Widerspruch. Es ist entschieden. Ich klage an. Ich zähle meine gesammelten Anklagen, die vom Opfertisch, auf den ich mich gelegt habe, herabfallen, ist eine ganze Menge. Aber Gott will am allerwenigsten mich, einen Knaben will er schon eher, obwohl er kein Fußballtrainer, kein Erzieher und kein Priester oder Bischof ist. Da steht er drüber. Ich meine, da steht er im Rang höher. Aber mich will Gott gewiss nicht, obwohl ich ihn einst so verehrt habe. Mich will keiner, so wie ich jetzt ausschaue. Das Alter ist ein Massaker. Ich sagte es schon öfter, als mir gut getan hat. Vielleicht hätte es mich sonst übersehen, eins, das auch an mir angerichtet wurde, hier in dieser Spalte, in diesem Wort, das ich nicht kenne, weil es anonym ist, können Sie es nachlesen, aber Sie haben es eh schon gewusst, genauso wie es hier geschrieben steht. Ich zähle meine Anklagen, selbst wenn ich sie Ihnen zukommen lasse, kommen immer wieder welche als unzustellbar zu mir zurück, Annahme verweigert. Das Opfer hat nicht stattgefunden, es wurde nicht angenommen, das Opfer hat die Krise will das Opfer, nein, sie will lieber ein anderes Opfer, nein, das dort auch nicht, doch da kommen schon Millionen leckere Opfer hereinspaziert, Messer und Gabel im Rücken platziert, wie soll man sich da entscheiden? Schauen alle gut aus. Wir suchen bereits nach den Soßenrezepten. Kommen die alle, kommt ihr Opfer alle denn, damit die Einheit dieser schwer verletzten Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann? Chaos, Entsetzen, kein roter Faden mehr zu finden, nicht einmal einer, mit dem man die Packung aufreißen kann, das muss aber nicht sein, es wird ihnen nicht schmecken, was drin ist. Der eine opfert dies, der andere das, der dritte sich selbst, der vierte wird von seinem Vater hingeschleppt zum Opfer. Aber nicht einmal das wird dann genommen. Es warten hinter der Sperre schon tausende weitere Opfer. Vielleicht ist unter denen ja ein besseres. Sollen wir dem König Opfer bringen, weil Gott sie nicht haben will? Überall das gleiche Streben, das gleiche Sterben, der gleiche Hass, den gleichen Zwang, die gleiche Illusion, dass es in diesem Land, das sich prinzipiell einig ist, wenn auch nur mit sich selbst, dass es in diesem Land eine Einheit geben könnte. Schwer seufzend hebt das Land die Hand. Es meldet sich freiwillig. Das Zeichen könnte aber auch was ganz anderes bedeuten. Andere sollen folgen. Andere sollen ihm folgen. Es schüttelt mich. Es schüttelt das Opfer, weil es so viel Blut verliert. Das fließt schwarz dahin aus der Wunde am Schenkel. Wunden anstelle der Augen, wo auch immer. Was sagen die Nachrichten? Die nächsten schaue ich mir garantiert an. Sie werden die neuesten sein. Die alten, die ich versäumte, schauen sicher alt aus dagegen und verfallen vor meinen Augen. Sie sagen, aller Groll, aller Hass, alles, was sich eigentlich schön auf Sie alle verteilen sollte, damit jeder was davon hat, all das richtet sich, sagt dieser Mann hier, den ich Ihnen leider nicht persönlich herbeischaffen kann, damit er es Ihnen selber sagt, all diese negativen Gefühle richten sich auf ein einziges Individuum, auf den König, der jeder sein könnte, aber nicht ist. Das haben Sie noch nicht gewusst, was? Der König ist er. Der König ist nun mal er. Und jetzt müsste er eigentlich der sein, in den alles mündet. Die Hoffnungen als erstes. Die werden schon bald abgehakt sein. Aber die Hassgefühle, der Groll, wie wär's mit denen? Richten sich auf ihn. Auf den König, auf den Einzigen, auf das versöhnende Opfer. Passen Sie gut auf das Wort versöhnend auf. Es ist zwar nicht jenes, das sich vorhin von mir losgerissen hat, denn mit Versöhnung hatte ich nie was am Hut. Es ist ein ganz neues Wort, das zu mir gekommen ist, weil mein altes Wort es mit mir nicht mehr aushalten kann. Bitte komm zu mir zurück, liebes Wort. Oder muss ich erst einen Engel rufen? Da ist er ja schon. Ich musste nicht mal rufen. Er war die ganze Zeit da. Da ruft der Engel des Herrn vom Himmel irgendwen an, verflucht seinen Provider, weil der dort keinen Mast oder womit er uns halt versorgen möchte, hingestellt und dahingestellt hat sein lassen, in erster Linie mit einem Billigtarif, damit auch wir mit jedem reden und keinem mehr zuhören können. Es würde sich auch nicht lohnen, denn wer wollte schon mit Gott sprechen? Die Strecke ist viel zu weit. Der Tarif greift jetzt nach uns. Wir sind jedoch schon viel weiter. Der Engel hat die Nummer gewählt, damit das Wort sich verbreiten kann. Er schaut auf das Display, ob er auch die richtige Nummer gewählt hat, weil keiner abhebt. Also bitte, wie lang will der noch warten, bis er eine Verbindung kriegt? Es will sich hier wohl breit machen, denn höher kommt es nicht hinauf, das Wort, das bei Gott ist. Nein, eben nicht. Das Wort hat eine Panne. Es kommt nirgendwo hin. Es bleibt und es ist auch wieder weg. Keine Ahnung. Skypen geht in diesem Fall nicht. Was sollte man da auch sehen? Da ist ja nichts, nur Ödnis. Keine Fabriken, keine Bergwerke, überhaupt keine Werke. Irgendwer hat gesprochen. Wir haben es nicht gehört, aber einer muss es gesagt haben. Weg mit ihm, weg mit dem Wort, mit jedem Wort. Wir wählen lieber ein anderes Wort, damit wir auch das verlieren. Wir haben alles verloren. Jetzt gehen uns auch noch die Worte aus und dorthin, wo noch etwas Platz für Unterhaltung ist. Bitte, nehmen Sie schon mal auf dem Opferstein Platz. Machen Sie sich's bequem. Ich hole nur das Messer. Abraham, Abraham. Und der antwortet, wie bereits gesagt, nicht von mir, deswegen stimmt es auch. Hier bin ich. Moment, ich kann nicht genau sehen, wer das überhaupt ist. Er scheint aber da zu sein. Mein Wort ist verrückt geworden. Wahrscheinlich, weil es glaubte, mich verloren zu haben. Aber ich verliere keine Worte und das Wort, es spricht. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Bitte seien Sie mir nicht böse und hören Sie lieber nicht auf mich. Bitte seien Sie mir nicht böse und hören Sie lieber nicht auf mich. Bitte seien Sie mir nicht böse und hören Sie lieber nicht auf mich. Thank you. Am Königsweg von Elfriede Jelinek, Teil 3. Mit Thomas Albus, Peter Brombacher, Katja Bürkle, Helga Fellerer, Christian Gaul, Mechthild Grossmann, Johannes Herschmann, Christoph Jablonka, Johannes Silberschneider, Katrin von Steinburg, Sebastian Weber, David Zimmerschied sowie Elfriede Jelinek. Musik: Chor des Bayerischen Rundfunks und Akademie für Alte Musik Berlin. Leitung: Howard Amen. Ton und Technik: Michael Krugmann, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Karl Bruckmeier. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion: Herbert Kapfer.